Telekom-Fernsprecher, Hermannstraße 191 gegenüber der Rokerstraße, Höhe U-Bahnhof Leinestraße. Außer einem meiner unmittelbaren Ausrüstung gehört hier ein großes Graffiti, das auf eine Backsteinmauer aufgetragen worden ist, und zwar mit silberner Farbe. Allerdings ist nicht genau zu erkennen, was dieser Schriftzug jetzt eigentlich besagen soll. Ansonsten hier in unmittelbarer Umgebung etwas Kleinmüll, unter anderem eine Pina-Dose, die ehemals Sauerkirschnektar enthalten hat. Eine Kinder-Country-Verpackung, ein Coffee-to-go-Becher, etwas Laub sowie einige Passanten, die hier aus der U-Bahn geschlendert kommen und die Hermannstraße lang marschieren. Ja, ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.